Georg Kaiser, von morgens bis mitternachts. Kleinbankkassenraum. Hinter dem Schalter Kassierer, schreibend. Vor dem Schalter Dame. Kostbarer Pelz, Geknister von Seide. Direktor kommt mit einem Brief in der Hand aus seinem Zimmer, nähert sich der Dame. Sie wollen bei uns abheben? 3.000. Ja, 3.000 würde ich mit Vergnügen auszahlen. Ist der Brief nicht in Ordnung? Der Brief geht in Ordnung. Über 12.000 Banco. Meine Bank in Florenz versicherte mich. Die Bank in Florenz hat Ihnen den Brief richtig ausgestellt. Dann begreife ich nicht. Sie haben in Florenz die Ausfertigung dieses Briefes beantragt. Allerdings? 12.000. Und zahlbar an den Plätzen. Die ich auf der Reise berühre. Der Bank in Florenz haben Sie mehrere Unterschriften geben müssen. Die an die im Brief bezeichneten Banken geschickt sind, um mich auszuweisen. Wir haben den Avis mit Ihrer Unterschrift nicht bekommen. Dann müsste ich mich gedulden bis... Irgendwas müssen wir doch in Händen haben. Darauf bin ich so wenig vorbereitet. Ja, wir sind noch weniger vorbereitet, nämlich gar nicht. Ich brauche so notwendig das Geld. Ich wohne im Elefant. Ihre Adresse erfahre ich mit Vergnügen, gnädige Frau. Im Elefant verkehre ich am Stammtisch. Kann der Besitzer mich nicht legitimieren? Kennt Sie der Wirt schon näher? Ich habe mein Gepäck im Hotel. Soll ich Koffer und Köfferchen auf seinen Inhalt untersuchen? Ich bin in der fatalsten Situation. Ja, dann reichen wir uns die Hände. Sie sind nicht in der Lage, ich bin nicht in der Lage. Das ist die Lage. Was raten Sie mir nun zu tun? Unser Städtchen ist doch ein nettes Nest. Der Elefant ein renommiertes Haus. Die Gegend hat Umgegend. Sie machen diese oder jene angenehme Bekanntschaft. Und die Zeit geht hin. Mal Tag, mal Nacht, wie sie's macht. Es kommt mir hier auf einige Tage nicht an. Die Gesellschaft im Elefant wird sich freuen, etwas beizutragen. Nur heute liegt es mir dringend an 3.000. Darf ich bitten, mir sofort, wenn die Bestätigung aus Florenz eintrifft, telefonisch Mitteilung zu machen? Ich bleibe im Elefant auf meinem Zimmer. Persönlich, wie gnädige Frau es wünschen. Wie ich am raschesten benachrichtigt werde. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Sämtliche Wohlgerüche Italiens. Aus der Parfümflasche. Diese Dame aus Florenz, die aus Florenz kommen will. Ist Ihnen schon einmal eine Erscheinung wie diese vorm Schalter aufgetaucht, pelzparfümiert? Das riecht nachträglich. Man zieht mit der Luft Abenteuer ein. Ja. Das ist die große Aufmachung. Italien, das wirkt verblüffend, märchenhaft. Riviera, Mentone, Volterra, Nizza, Monte Carlo. Ja. Wo Orangen blühen, da blüht auch der Schwindel. Von Schwindel ist da unten kein Quadratmeter frei. Dort wird der Raubzug arrangiert. Die Gesellschaft verstreut sich in alle Winde. Nach den kleineren Plätzen, abseits der großen Heerstraße, schlägt man sich am liebsten. Dann schäumend in Pelz und Seide. Weiber. Das sind die modernen Sirenen. Singsang vom blauen Süden, Obella Napoli, verfänglicher Augenaufschlag. Und man ist geplündert bis auf das Netzhemd. Bis auf die nackte Haut. Die nackte, nackte Haut. Ich zweifle keinen Augenblick, dass die Bank in Florenz, die den Brief ausgestellt hat, so wenig von dem Brief etwas weiß, wie der Papst den Mond bewohnt. Das Ganze ist Schwindel, von langer Hand vorbereitet. Und seine Urheber sitzen nicht in Florenz, sondern in Monte Carlo. Das kommt zuerst in Frage. Verlassen Sie sich drauf. Wir haben hier eine jener Existenzen gesehen, die im Sumpf des Spielpalastes gedeihen. Und ich gebe mein zweites Wort darauf, dass wir sie nicht wiedersehen. Der erste Versuch ist missglückt. Die Person wird sich vor dem zweiten hüten. Ich hätte eigentlich unserem Polizeileutnant Werde einen Wink geben sollen. Es geht mich ja nichts weiter an. Schließlich ist die Bank zu Stillschweigen verpflichtet. Oh nein. Verfolgen Sie mal in den auswärtigen Zeitungen, wenn Sie von einer Hochstapelei lesen, die hinter Schloss und Riegel sicher gesetzt ist, dann wollen wir uns widersprechen. Ja. Dann werden Sie mir recht geben. Ja. Dann werden wir von unserer Freundin aus Florenz mehr hören, als wir heute oder morgen hier wieder von ihrem Pelz zu sehen bekommen. 60.000. Gehilfe? Ja. Holen Sie ein Glas Wasser. Bitte. Das ist abgestanden. Frisches, von der Leitung. Ja? Holen Sie frisches Wasser, Portier. Ich darf nicht von der Tür draußen weg. Für mich, das ist Jauche. Ich will Wasser von der Leitung. Ach, 60.000. Hotelzimmer. Sofa, Sessel mit Tisch, mit Zeitschriften, Schreibtisch mit Telefonapparat. Davor Dame, schreibend. Kassierer, Mantel noch überm Arm, tritt ein. Madame. Wie schön, Sie bringen das Geld. Geld habe ich. Am Ende wird die Summe nicht genügen, über die ich meinen Brief ausstellen ließ. Das ist genug. Ich kann nur 12.000 erheben. 60.000. Auf welche Weise? Meine Angelegenheit. Wie soll ich? Wir reisen. Wohin? Über die Grenze. Packen Sie Ihren Koffer, wenn Sie einen haben. Sie reisen vom Bahnhof ab, ich laufe bis zur nächsten Station zu Fuß und steige zu. Kursbuch? Bringen Sie mir denn von der Bank über 3.000? Ich habe 60.000 eingesteckt. 50.000 in Schein, 10.000 in Gold. Davon gehören mir? Nehmen Sie. Stecken Sie fort. Wir könnten belauscht sein. Die Tür hat Glasscheiben. 500 in Gold. 500? Später mehr, wenn wir in Sicherheit sind. Hier dürfen wir nichts sehen lassen. Vorwärts, einkassiert. Aber... Für Zärtlichkeiten ist diese Stunde nicht geeignet. Sie dreht rasend ihre Speichen, in denen jeder Arm zermalmt wird, der eingreift. Ich brauche 3.000. Wenn sie die Polizei in ihrer Tasche findet... sind Sie hinter Schloss und Riegel gesetzt. Was geht es die Polizei an? Sie erfüllten den Kassenraum. An Sie hakt sich der Verdacht und unsere Verkettung liegt zutage. Ich betrat den Kassenraum. Unverfroren. Ich forderte... Sie versuchten... Ich suchte... die Bank zu prellen, als Sie Ihren gefälschten Brief präsentierten. Dieser Brief ist nicht echt? So unecht wie Ihre Brillanten. Ich bot meine Wertsachen als Pfand an. Warum sind meine preziosen Imitationen? Damen Ihres Schlages blenden nur. Von welchem Schlag bin ich denn? Schwarzhaarig? Mein Teint ist dunkel? Ich bin südlicher Schlag. Toskana? Monte Carlo. Nein, Florenz. Kann mein Sohn mich legitimieren? Ihr Sohn? Ich reise mit ihm. Ich begleite ihn auf einer Studienreise, die uns von Florenz nach Deutschland führt. Mein Sohn sucht Material für sein kunsthistorisches Werk. Sohn? Ist das so ungeheuerlich? Pelz. Seide. Es schillerte und knisterte. Die Luft wogte von allen Parfüm. Es ist Winter. Ich trage nach meinen Begriffen keine falsche Kleidung. Der falsche Brief. Ich bin im Begriff, an meine Bank zu depeschieren. Ich habe das Geld eingesteckt. Sind Sie und die Polizei nun zufrieden? Mein Sohn ist wissenschaftlich nicht unbekannt. Jetzt, in diesem Moment, werde ich vermisst. Ich hatte Wasser für mich bestellt, um den Gehilfen zu entfernen. Zweimal Wasser, um die Tür vom Portier zu entblößen. Die Noten und Rollen sind verschwunden. Ich habe defraudiert. Ich darf mich nicht in den Straßen, auf dem Markt sehen lassen. Ich darf den Bahnhof nicht betreten. Die Polizei ist auf den Beinen. 60.000. Ich muss übers Feld, quer durch den Schnee, bevor die Gendarmen alarmiert sind. Schweigen Sie doch! Ich habe alles Geld eingesteckt. Sie erfüllten den Kassenraum. Sie schillerten und knisterten. Sie senkten ihre nackte Hand in meine. Sie rochen heiß. Ich bin eine Dame. Jetzt müssen Sie doch. Sind Sie verheiratet? Ich meine, das gilt sehr viel, wenn ich es nicht überhaupt als einen Scherz auffassen soll. Sie haben sich zu einer unüberlegten Handlung hinreißen lassen. Nein. Sie reparieren den Schaden. Sie kehren in Ihren Schalter zurück und schützen ein momentanes Unwohlsein vor. Sie haben den vollen Betrag noch bei sich. Ich habe mich an der Kasse vergriffen. Das interessiert mich da nicht weiter. Ich habe die Bank geplündert. Sie belästigen mich, mein Jetzt Herr. Jetzt müssen Sie. Was müsste ich? Jetzt müssen Sie doch. Lächerlich. Ich habe geraubt, gestohlen. Ich habe mich ausgeliefert. Ich habe meine Existenz vernichtet. Alle Brücken sind gesprengt. Ich bin ein Dieb, Räuber. Jetzt müssen Sie doch. Jetzt müssen Sie doch. Ich werde Ihnen meinen Sohn rufen. Vielleicht. Jemand rufen? Allerwelts, Leute. Rufen, Alarmschlag, großartig, dumm, plump. Mich fangen Sie nicht ein. In die Falle trete ich nicht. Ich habe meinen Witz, meine Herrschaften. Euer Witz tappt hinterher, ich immer 10 Kilometer voraus. Rühren Sie sich nicht. Still gesessen, bis ich... Die Bestätigung aus Florenz? Aber bitte, Herr Direktor, ich bin gar nicht aufgebracht. Florenz ist weit. Ja, die Post in Italien. Wie? Warum? Wie? Ja, warum? Ach so, via Berlin. Das ist allerdings ein großer Umweg. Mit keinem Gedanken. Danke, Herr Direktor. In 10 Minuten. Adieu. Verschneites Feld mit Baum, mit tiefreichender Astwirrnis. Blauschattende Sonne. Kassierer, rückwärts gehend, schaufelt mit den Händen seine Spur zu. Solch! Ein Mensch ist doch ein Wunderwerk. Der Mechanismus klappt in Scharnieren, lautlos. Plötzlich sind Fähigkeiten ermittelt und mit Schwung tätig. Wie gebärden sich meine Hände? Wo haben sie Schnee geschippt? Jetzt worten sie die Massen, dass die Flocken stäuben. Überdies ist meine Spur über das Schneefeld wirkungsvoll verwischt. Erzielt ist ein undurchsichtiges Inkognito! Oh, die Manschetten sind durchgeweicht. Nässe und Frost begünstigen scharfe Erkältungen. Unversehens bricht Fieber aus und beeinflusst die Entschlüsse. Man verliert die Kontrolle über seine Handlungen und aufs Krankenbett geworfen ist man geliefert. Weg damit! Da liegt. Da arbeitet mein Witz schon wieder mit unfehlbarer Sicherheit. Ich quäle mich mit dem zerstampften Schnee ab und verrate mich mit zwei leichtsinnig verschleuderten Wäschestücken. Meist ist es eine Kleinigkeit, ein Versehen, eine Flüchtigkeit, die den Täter feststellt. Ich habe Grund, mich auf die wichtigsten Entdeckungen gefasst zu machen. Im Fluge gewonnene Erfahrungen stehen mir zur Seite. Am Morgen noch erprobter Beamter, mittags ein durchtriebener Lunke, mit allen Wassern gewaschen. Die Technik der Flucht bis ins Detail durchgebildet, das Ding gedreht und hin, fabelhafte Leistung. Und der Tag erst zur Hälfte bezwungen. Ich bin bereit, jedem Vorfall eine offene Brust zu bieten. Ich besitze untrügliche Zeichen, keinem Anspruch, die Antwort schuldig zu bleiben. Ich bin auf dem Marsch. Umkehr findet nicht statt. Ich marschiere also, ohne viel Federlesen. Heraus mit den Trümpfen! Ich habe 60.000 auf die Karte gesetzt und erwarte den Trumpf! Ich spiele zu hoch, um zu verlieren. Ich zahle bar. Der Betrag ist flüssig gemacht. Die Regulierung läuft dem Angebot voraus. Vorwärts! Vorwärts! Was bietet sich? Schnee! Schnee. Sonne. Still. Es wäre eine schamlose Übervorteilung, mit dieser Summe blauen Schnee zu bezahlen. Ich mache das Geschäft nicht. Ich trete vor dem Abschluss zurück. Keine reelle Sache. Wo ist Ware, die man mit dem vollen Einsatz kauft? Mit 60.000 und dem ganzen Käufer mit Haut und Knochen. Stube bei Kassierer. Fenster mit abgeblühten Geranien. Tisch und Stühle. Klavier. Was spielt sie jetzt? Es ist doch die Tannhäuser-Ouvertüre. Die weiße Dame ist auch sehr schön. Die hat sie diese Woche nicht abonniert. Es ist Zeit, dass ich die Koteletts brate. Lange noch nicht, Mutter? Nein, es ist noch nicht Zeit, dass ich die Koteletts brate. Was stickst du jetzt? Die Langetten. Mutter, wir haben heute Koteletts. Bratest du sie jetzt? Es hat noch Zeit. Es ist ja noch nicht Mittag. Es ist ja noch lange nicht Mittag. Nein, es ist noch lange nicht Mittag. Wenn er kommt, ist es Mittag. Er kommt noch nicht. Wenn Vater kommt, ist es Mittag. Ja. Vater? Vater. Mein Mann? Mein Sohn. Vater! Vater! Der Mann. Der Sohn. Woher kommst du? Aus dem Grabe. Ich habe meine Stirn durch Schollen gebohrt. Hier hängt noch Eis. Es hat besondere Anstrengungen gekostet, um durchzukommen. Ganz besondere Anstrengungen. Ich habe mir die Finger etwas beschmutzt. Man muss lange Finger machen, um hinauszugreifen. Man liegt tief gebettet. So ein Leben lang schaufelt mächtig, Berge sind auf einen getürmt. Schutt, Müll, es ist ein riesiger Ablageplatz. Die Gestorbenen liegen ihre 3 Meter abgezielt unter der Oberfläche. Die Lebenden verschüttet es immer tiefer. Du bist eingefroren, oben und unten. Aufgetaut. von Stürmen frühlingshaft geschüttelt. Es rauschte und brauste, von Grund auf geschah die Erneuerung. Da habt ihr mich. Du bist im Freien gewesen? In scheußlichen Verliesen, Mutter. Unter abgrundsteilen Türen bodenlos verhaftet. Klirrende Ketten betäubten das Gehör. Von Finsternis meine Augen ausgestochen. Die Bank ist geschlossen. Der Direktor hat mit euch getrunken. Es ist ein freudiges Ereignis in seiner Familie. Er hat eine neue Mätresse auf den Korn. Italienerin, Pelz, Seide, wo die Orangen blühen, Handgelenke wie geschliffen, schwarzhaarig, der Teint ist dunkel, Brillanten, echt, alles echt. Toss, toss, der Schluss klingt wie Kanaan. Hol ein Atlas, toss, Kanaan. Gibt es das? Ist es eine Insel? Ein Gebirge, ein Sumpf? Die Geographie kann über alles Auskunft geben. Aber er wird sich schneiden, glatt abfallen, abgebürstet werden wie ein Flocken. Da liegt er, zappelt auf dem Teppich, Beine kerzen gerade in die Luft, das kugelfette Direktorchen. Die Bank hat nicht geschlossen? Niemals. Frau, die Kerker schließen sich niemals. Der Zuzug hat kein Ende. Wie Hammelherden hopsen sie hinein in die Fleischbank. Das Gewühl ist dicht, keinen drinnen, oder? Mit einem kecken Satz über den Rücken. Dein Mantel ist auf dem Rücken zerrissen. Betrachtet meinen Hut. Ein Landstreicher. Das Futter ist zerfetzt. Greift in die Taschen. Rechts. Links. Deine Manschetten! Ohne Knöpfe. Die Knöpfe habe ich hier. Triumph der Kaltblütigkeit. Paletto, Hut, ja, es geht nicht ohne Fetzen ab, wenn man über die Rücken setzt. Sie fassen nach einem, sie krallen Nägel ein. Hürden und Schranken, Ordnung muss herrschen. Gleichheit für alle, aber ein tüchtiger Sprung, nicht gefackelt und du bist aus dem Pferch, aus dem Göpelwerk. Ein Gewaltstreich und hier stehe ich. Hinter mir nichts. Und vor mir. Er ist krank. Meine Pfeife. Du sollst nicht rauchen, wenn du schon... Soll ich dir anstecken? Steck an. Sieh. Ich werde sie zur gründlichen Reinigung schicken müssen. Im Rohr sind wahrscheinlich Ansammlungen von unverbrauchten Tabakresten. Der Zug ist nicht frei von inneren Widerständen. Ich muss mehr als eigentlich notwendig sein sollte ziehen. Soll ich sie gleich vortragen? Nein, geblieben. Annehmbar. Spiel! Was ist das für ein Stück? Mäst, flickst, stopfst du? Ich sticke Lanketten. Praktisch. Und Mutterchen, du? Ich nickte ein bisschen vor mich hin. Friedvoll. Ja, mein Leben ist Frieden geworden. Du? Ich will die Koteletts braten. Die Küche. Ich brate dir deins jetzt. Die Küche. Alte Mutter am Fenster, Töchter am Tisch stickend, Wagner spielend, Frau die Küche besorgend, von vier Wänden umbaut, Familienleben, hübsche Gemütlichkeit des Zusammenseins, Mutter, Sohn, Kind, versammelt sind. Vertraulicher Zauber, er spinnt ein. Stube mit Tisch und Hängelampe, Klavier rechts, Kachelofen, Küche, tägliche Nahrung. Morgens Kaffee, mittags Koteletts, Schlafkammer, Betten, hinein, hinaus. Vertraulicher Zauber. Zuletzt auf dem Rücken, steif und weiß. Der Tisch wird hier an die Wand gerückt. Ein gelber Sarg streckt sich schräg, Beschläge abschraubbar, um die Lampe etwas Flor. Ein Jahr wird nicht das Klavier gespielt. Vater! Sie übt noch an dem neuen Stück. Warum abonniert sie nicht auf die weiße Dame? Gehst du in die Bank? Du hattest einen Geschäftsweg. In die Bank? Geschäftsweg? Nein. Wohin willst du jetzt? Schwerste Frage, Frau. Hier sprach ich zuerst vor, um eine Antwort aufzusuchen. Es war doch selbstverständlich. Es ist ja alles wunderschön. Unbestreitbare Vorzüge verkleinere ich nicht. Aber vor letzten Prüfung besteht es nicht. Hier liegt es nicht. Damit ist der Weg angezeigt. Ich erhalte ein klares Nein. Mann, wie entstellt siehst du aus? Landstreicher, ich sagte es, ihr scheltet nicht. Besser ein verwahrloster Wanderer auf der Straße, als Straßen leer von Wanderern. Wir essen jetzt zu Mittag. Koteletts, ich rieche sie. Vor dem Mittagessen willst du... Ein voller Magen macht schläfrig. Die Großmutter. Großmutter. Daran stirbt sie. Weil einer einmal vor dem Mittagessen weggeht. Schmerz, Trübsal, Tränengüsse, Verschwimmen sind die Bande so eng verknüpft, dass, wenn sie zerrissen im geballten Leid es sich erfüllt, Mutter, Sohn... Keine vollständige Lähmung im Schmerz, kein Erfülltsein bis in die Augen. Augen trocken, Gedanken arbeiten weiter. Ich muss eilen, wenn ich zu gültigen Resultaten vorstoßen will. Hier ist Geld, ehrlich erworbenes Gehalt. Die Erklärung kann von Wichtigkeit werden. Sorgt. Ist Ihr Mann zu Hause? Ist Ihr Mann hierher gekommen? Ich habe Ihnen leider die betrübende Mitteilung zu machen, dass er sich an der Kasse vergriffen hat. Wir haben seine Verfehlung schon seit einigen Stunden entdeckt. Es handelt sich um die Summe von 60.000 Mark, die der Bauverein deponierte. Mein Gott. Die Anzeige habe ich in der Hoffnung noch zurückgehalten, dass er sich besinnen würde. Dies ist mein letzter Versuch. Ich bin persönlich gekommen. Ihr Mann ist nicht hier gewesen, dann allerdings. Es bleibt ein aufrichtiges, privates Bedauern, an dem es nicht fehlt, sonst die Konsequenzen. Oh. Mutter! Mutter! Kreischt mir nicht in die Ohren! Klopft mich nicht an! Was wollt ihr von mir? Wer seid ihr? Fratzen! Affengesichter! Was geht ihr mich an? Mich hat mein Mann verlassen. Sportpalast. 6-Tage-Rennen. Bogenlampenlicht. Die Kampfrichter kommen und gehen. Alle sind ununterscheidbar. Kleine, bewegliche Gestalten in Smoking, stumpfen Seidenhut im Nacken, am Riemen das Binokel. Wie hoch ist die Prämie? 80 Mark, dem ersten 50, dem zweiten 30. Eine Runde, mehr nicht. Wir erschöpfen die Fahrer. Eine Preisstiftung von 80 Mark aus der Bar über eine Runde. Dem ersten 50, dem zweiten 30 Mark. Geben Sie den Start. Noch nicht. Mannschaft 7 löst gerade ab. Start. Achtung, in der kommenden Runde geht es um die Prämie aus der Bahn. Die Schwachen müssen auch mal gewinnen. Es ist gut, dass die Großen sich zurückhalten. Die Nacht wird ihnen noch zu schaffen machen. Die Aufregung unter den Fahrern ist ungeheuer. Es lässt sich denken. Passen Sie auf, diese Nacht fällt die Entscheidung. Die Amerikaner sind noch frisch. Unsere Deutschen werden ihnen schon auf den Zahn fühlen. Jedenfalls hätte sich dann der Besuch gelohnt. Hier das Resultat. Ergebnis der Prämie aus der Bahn. 50 Mark für Nummer 11, 30 Mark für Nummer 4. Erklären Sie mir den Sinn? Ich stelle Sie vor. Mein Name tut nichts zur Sache. Sie haben ein Recht, dass ich Sie mit dem Präsidium bekannt mache. Ich bleibe inkognito. Sie sind ein Freund unseres Sports. Ich verstehe nicht das Mindeste davon. Was machen die Kerle da unten? Ich sehe einen Kreis und die bunte Schlangenlinie. Manchmal mischt sich ein anderer ein und ein anderer hört auf. Warum? Die Fahrer liegen paarweise im Rennen. Während ein Partner fährt, schläft sich der andere Bengel aus. Er wird massiert. Und das nennen Sie 6-Tage-Rennen. Wieso? Ebenso könnte es 6-Tage-Schlafen heißen. Geschlafen wird ja fortwährend von einem Partner. Die Brücke ist nur für die Leitung des Rennens. Eine Stiftung von 1000 Mark dieses Herrn. Oh, gestatten Sie mir, dass ich mich vorstelle? Keineswegs. Der Herr wünscht, sein Inkognito zu wahren. Undurchsichtig. Ich habe Erklärungen abgegeben. Ja, finden Sie es nicht komisch? Inwiefern? Dieses 6-Tage-Schlafen. Also, 1000 Mark. Über wie viele Runden? Nach Belieben. Wie viel dem ersten? Nach Belieben. 800 und 200. Achtung, Preisstiftung deines ungenannt bleiben wollenden Herrn über 10 Runden. Dem ersten 800, dem zweiten 200. Zusammen 1000 Mark. Dann sagen Sie mir, wenn die Veranstaltung für Sie nur Gegenstand der Ironie ist, weshalb machen Sie eine Preisstiftung in der Höhe von 1000 Mark? Weil die Wirkung fabelhaft ist. Auf das Tempo der Fahrer? Unsinn. Verzeihung, sind Sie der Herr, der 1000 Mark stiftet? In Gold. Das würde zu lange aufhalten. Das Aufzählen sehen Sie nur. Außerdem erleichtere ich meine Taschen. Mein Herr, Sie sind ein Fachmann in dieser Angelegenheit. Ein Detail, mein Herr. Nehmen Sie an. Dankend erhalten. Nur ordnungsgemäß. Wo ist der Herr? Gestatten Sie? Nichts. Ich gebe den Start. Ja, jetzt werden die Großen ins Zeug gehen. Die Flieger liegen sämtlich im Rennen. Achtung, in der kommenden Runde geht es um 1000 Mark. Jetzt will ich Ihnen die Antwort auf Ihre Fragen geben. Hinaufgeschaut. Verfolgen Sie doch die wechselnden Phasen des Kampfes unten auf der Bahn. Kindisch. Einer muss der Erste werden, weil die anderen schlechter fahren. Oben entblößt sich der Zauber. Der Belgier setzt zum Sport an. Sehen Sie jetzt. Oben die 5 drängen. Ihren Kern über die Barriere. Er schwebt. Frei. Er stürzt. Da, in den ersten Rang segelt er hinein. Wo ist er? Wo erstickt er? Ausgelöscht, spurlos vergraben. Interesselos. Ein Zuschauer. Ein Zufallender. Ein Zufall. Nicht mehr unter Abertausenden. Der Deutsche rückt auf! Unter. Schiedslos, das ist erreicht. Die Deutschen machen das Rennen. Der Deutsche hat's. Was sagen Sie nun? Albernes Zeug. Das ist es. Das ist als Tatsache erdrückend. Beherrschungen, Unterschiede rinnen ab. Verkleidungen von Nacktheit gestreift, Leidenschaft. Das ist es. Das lohnt. Das lohnt den Griff. Das bringt auf breitem Präsentierbrett den Gewinn geschichtet. Die Sanitätskolonne funktioniert tadellos. Ist der Kerl stürzend zermalmt? Zertreten. Es geht nicht ohne Tote ab, wo andere fiebernd leben. Resultat der Preisstiftung des ungenannt bleiben wollenden Herren. 800 Mark für Nummer 1, 200 für Nummer 7. Die Mannschaften sind erschöpft. Das Tempo fällt zusehends ab. Wir müssen die Manager für Ruhe im Felde sorgen lassen. Eine neue Stiftung. Später, mein Herr. Keine Unterbrechung in dieser Situation. Die Situation wird für die Fahrer gefährlich. Ärgern Sie mich nicht mit den Bengels. Das Publikum kocht in Erregung. Das muss ausgenutzt werden. Der Brand soll eine nie erlebte Steigerung erfahren. 50.000 Mark! Wahrhaftig? Wie viel? Ich setze alles dran. Das ist eine unerhörte Preisstiftung. Unerhört soll die Wirkung sein. Alarmieren Sie die Sanitätskolonne in allen Richtungen. Wir akzeptieren die Stiftung. Wir werden Sie bei besetzter Loge ausfahren lassen. Prachtvoll. Großartig. Durchaus lohnender Besuch. Was heißt das, bei besetzter Loge? 30.000 dem ersten, 15.000 dem zweiten, 5.000 dem dritten. Das Feld wird in dieser Nacht gesprengt. Damit ist das Rennen so gut wie aus. Jedenfalls bei besetzter Loge. Wollen Sie selbst Ihre Stiftung bekannt geben? Ich bleibe in undeutlichem Hintergrund. Jetzt sprechen Sie, jetzt teilen Sie die letzte Erschütterung aus. Eine neue Preisstiftung desselben ungenannt bleiben wollenden Herren. Gesamtsumme 50.000 Mark. 5.000 dem dritten. 15.000 dem zweiten. Dem ersten 30.000 Mark. Das wird es. Daher sträubt es sich empor. Das sind Erfüllungen. Heulendes Wehen vom Frühlingsorkan. Wogender Menschheitsstrom. Entkettet. Frei. Vorhänge hoch. Vorwände nieder. Menschheit. Freie. Menschheit. Hoch und tief. Mensch. Keine Ringe. Keine Schichten. Keine Klassen. Ins Unendliche schweifende Entlassenheit aus Frohn und Lohn in Leidenschaft. Rein nicht, doch frei. Das wird der Erlös für meine Keckheit. Gern gegeben, anstandslos beglichen. Händigen Sie mir den Betrag ein, um die Stiftung jetzt sofort ausfahren zu lassen. Was bedeutet das? Was, mein Herr? Dieses jähe, unvermittelte Schweigen, oben und unten. Durchaus nicht unvermittelt. Seine Hoheit sind in die Loge getreten. Seine Hoheit in die Loge. Umso günstiger kommt uns Ihre bedeutende Stiftung. Ich denke nicht daran, mein Geld zu vergeuden. Was heißt das? Dass es mir für die Fütterung von krummen Buckeln zu teuer ist. Erklären Sie mir... Dieser eben noch lodernde Brand, ausgetreten von einem Lackstiefel am Bein seiner Hoheit. Sind Sie toll, mich für so verrückt zu halten, dass ich 10 Pfennig vor Hundeschnauzen werfe? Adieu. Die Stiftung ist angekündigt. Seine Hoheit warten in der Loge. Musik. Chambre séparée. Gedämpft Orchester mit Tanzrhythmen. Kellner. Öffnet Tür, dreht rotes Licht an. Kassierer. Frack, Umhang, Schal, Bambusrohr mit Goldknopf. Bart ist spitz zugestutzt, Haar tief gescheitelt. Wie viel Gedecke belieben? 24. Ich erwarte meine Großmama, meine Mama, meine Frau und weitere Tanten. Ich feiere die Konfirmation meiner Tochter. Esel. 2. Oder wozu polstern Sie diese diskret illuminierten Kojen? Welche Marke bevorzugen der Herr? Gesalbter Kuppler. Das überlassen Sie mir, mein Bester, welche Blume ich mir auf dem Parkett pflücke. Knospe oder Rose, kurz oder schlank. Ich will Ihre unschätzbaren Dienste nicht übermäßig anspannen. Unschätzbar. Oder führen Sie auch darüber feste Tarife? Die Sektmarke des Herrn? Grand Marnier. Das ist Cognac, nach dem Sekt. Also, daran richte ich mich, entgegenkommend, nach Ihnen. 2 Flaschen Pommery? 3? 2, wie Sie sagten. Extra 3? 2 decken den anfänglichen Bedarf. Oder für diskrete Bedienung 3 Flaschen extra. Gewährt? Das Souper? Spitz. Spitze. Oeuf poché berger? Ja. Poulet grillé? Oh. Steak de veau truffé? Ja. Parfait de foie gras sans croûte. Oh. Salat cœur de laitue. Spitzen. Von Anfang bis zu Ende nur Spitzen. Pardon? Spitzen sind letzte Ballungen allen Dingen. Also auch aus Kochtöpfen und Bratpfannen. Das Delikateste vom Delikaten, das Menü der Menüs. Zur Garnierung bedeutsamerer Vorgänge. Ihre Sache, mein Freund. Ich bin nicht der Koch. In 20 Minuten zu servieren. Wartet! Motten! Ich werde euch gleich unter das Glühlicht halten. Wir werden uns über diesen Punkt auseinandersetzen, wenn wir beieinander sitzen. Was einem nicht alles auf die Lippen kommt. Man ist ja geladen, alles. Einfach alles. Torero. Carmen. Caruso. Den Schwindel irgendwo mal gelesen. Haften geblieben. Aufgestapelt. Ich könnte in diesem Augenblick Aufklärung geben über die Verhandlung mit der Bagdadbahn. Der Kronprinz von Rumänien heiratet die zweite Zahntochter. Tatjana. Also los, sie soll sich verheiraten. Vergnügtes Himmelbett. Das Volk braucht Fürsten. Tatjana. Der Champagner. 2, 3, extra 3. Ja. Ab. Sekt. Sekt. Flüssiges Pulver, lade deinen scheckigen Leib. Sekt. Batterien aufgefahren und Entladung vorbereitet. Sekt. Fertig zur Explosion. Munter Motte, überfalle mich mit dir. Vergrabe mich, decke mich zu. Ich habe mich in einigen Beziehungen mit dem gesicherten Zustimmen überworfen. Überwirf mich mit dir. Nein, mein Paradiesvogel, du hast eine hinreichende Ladung, du bist voll. Kein Spritzer, du wirst sonst unklar. Du bringst mich um schöne Möglichkeiten. Oder hast du keine? Also, auf den Grund gelotet. Was hast du? Den hast du allerdings, das heißt von mir. Was habe ich von dir? Ja, Willst du dich ausschlafen? Zu dermaßen ausgedehnten Scherzen fehlt mir diesmal die Zeit. Frühmorgens, wenn die Hähne krähen. Steh auf! Schwein! Oh. Aparter Name. Leider bin ich nicht in der Lage, deine Vorstellung zu erwidern. Also, Maske der weit verzweigten Rüsselfamilie. Räume die Polster! Das werde ich Sie eintränken. Mehr als billig, nachdem ich dir hinreichend eingetränkt. Raus! Reserviert. Kaviar. Kaviar? Schwarz wie ihr. Esst ihn auf, stopft ihn euch in den Hals. Sagt Kaviar, flötet Sekt. Auf euren eigenen Witz verzichte ich. Ihr sollt nicht zu Worte kommen, mit keiner Silbe, mit keinem Juchzer, stumm wie die Fische, die diesen schwarzen Kaviar über das Schwarze Meer leichten. Kichert, meckert, aber redet nicht. Es kommt nichts dabei aus euch heraus, höchstens ihr aus euren Polstern. Ich habe schon einmal ausgeräumt. Was hast du für Augen? Grüne? Gelbe? Deine? Blau, rot. Reizendes Kugelspiel in den Schlitzen, das verheißt, das muss heraus. Ich setze einen Preis für die Schönste. Du. Du bist die Schönere. Nein. Nein. Ah, du wehrst dich. Nicht. Mächtig. Warte. Ich reiße dir den Vorhang herunter und schaue das Ereignis an. Nein. Nicht. Nein. Du hast dich zu verbergen. Du bist aus Scham überwältigend. Du hast dich in diesem Ballsaal verirrt. Du streifst auf Abenteuer. Du hast dein Abenteurer gefunden, den du suchst. Von deinem Milch und Blut. Nein. Ich bin am Ziel. Ich sitze zitternd. Mein Blut ist erwühlt. Das wird es. Und nun bezahlt. Geld. Schöne Maske, weil du schön bist. Schöne Maske. Die laufen runter. Nein. Eins. Zwei. Drei. Deck zu! Scheusal! Oh, Scheusal! Wollen Sie uns? Sie wollen uns? Raus! Kontrakte fetteln. Luft ins Freie. Wo ist der Kerl? Den Kumpan wollen wir uns näher ansehen. Mit Sekt und Kaviar auftrumpfen. Ja, wo steckt der? Abgeräumt. Ausgebrannt. Der Kavalier hat Lunte gerochen. Ein Tausender. Donnerkeil. Draht muss er haben. Ist das die Zeche? Ach was, durchgegangen ist er. Den Bräunling machen wir unsichtbar. Das ist die Entschädigung. Und die Mädchen hat uns ausgespannt. Lass doch die Weiber sitzen. Wir sind ja besoffen. Die Betreckung ist bloß unsere Freikirche. Wir ziehen in ein Bordell und pachten den Bums 3 Tage. Bravo. Na los. Also verduften wir. Lokal der Heilsarmee. Zur Tiefe gestreckt. Abgefangen von gelbem Vorhang mit aufgenähtem schwarzen Kreuz, groß, um einen Menschen aufzunehmen. Auf einem Podium Bußbank, Musik von Posaunen und Kesselpauken, dicht besetzte Bankreihen. Wer kennt seine Nachbarn? Ihr reibt die Knie an ihm, und vielleicht ist jener krank. Ihr seht in sein Gesicht, und vielleicht wohnen hinter seiner Stirn mörderische Gedanken. Ich weiß es. Es sind viele Kranke und Verbrecher in diesem Saal. Kranke und Verbrecher kommen herein und sitzen neben allen. Warum warne ich euch? Die Ansteckung ist stark. Ihr habt zu lange in schlimmer Nachbarschaft gesessen. Darum, wenn ihr nicht sein wollt wie euer Nachbar in dieser asphaltenen Stadt, tretet aus den Bänken. Es ist die letzte Mahnung. Tut Buße, tut Buße. Kommt herauf, kommt auf die Bußbank, kommt auf die Bußbank. Lasst euch von unserem Kameraden erzählen, wie er den Weg zur Bußbank fand. So siehst du aus. Ich will euch berichten von meiner Sünde. Ich führte ein Leben, ohne an meine Seele zu denken. Ich dachte nur an den Leib. Ich stellte ihn gleichsam vor die Seele auf und machte den Leib immer stärker und breiter davor. Die Seele war ganz verdeckt dahinter. Ich suchte mit meinem Leib den Ruhm und wusste nicht, dass ich nur den Schatten höher reckte, indem die Seele verdorrte. Meine Sünde war der Sport. Ich übte ihn ohne eine Stunde der Besinnung. Ich war eitel auf die Schnelligkeit meiner Füße in den Pedalen, auf die Kraft meiner Arme an der Lenkstange. Ich vergaß alles, wenn die Zuschauer um mich jubelten. Hörst du ihn? Stören Sie mich nicht. Die asphaltene Stadt hat eine Halle errichtet. In der Sporthalle bin ich gefahren. Ich bin Radfahrer. Ich fahre das 6-Tage-Rennen mit. In der 2. Nacht bin ich von einem anderen Fahrer angefahren. Ich brach den Arm. Ich musste ausscheiden. Das Rennen rast weiter. Ich habe Ruhe. Ich kann mich auf alles in Ruhe besinnen. Ich habe mein Leben lang ohne Besinnen gefahren. Ich will mich auf alles besinnen. Auf alles. Auf meine Sünden will ich mich auf der Bußbank besinnen. Eine Seele ist gewonnen! Siehst du ihn? Das Sechstagerennen. Was flüsterst du? Meine Sache, meine Sache. Bist du bereit? Schweigen Sie doch. Jetzt will euch dieser Kamerad berichten. Wessen Sünde ist meine Sünde? Ich will euch von mir ohne Scham erzählen. Ich hatte ein Elternhaus, in dem es wüst und gemein zuging. Der Mann, er war mein Vater nicht, trank. Meine Mutter gab sich feinen Herrn hin. Ich erhielt von meiner Mutter Geld, so viel ich haben wollte. Von dem Mann Schläge, so viel ich nicht haben wollte. Niemand passte mir auf, und ich mir am wenigsten. So wurde ich eine Verlorene. Denn ich wusste damals nicht, dass die wüsten Zustände zu Hause nur dazu bestimmt waren, dass ich besser auf meine Seele achten sollte und mich ganz ihr widmen. Ich erfuhr es in einer Nacht. Ich hatte einen Herrn bei mir und er verlangte, dass wir mein Zimmer dunkel machten. Ich drehte das Licht aus, obwohl ich es nicht so gewöhnt war. Später, als wir zusammen waren, verstand ich seine Forderung, denn ich fühlte nur den Rumpf eines Mannes bei mir, an dem die Beine abgeschnitten waren. Das sollte ich vorher nicht sehen. Er hatte Holzbeine, die er sich heimlich abgeschnallt hatte. Da fasste mich das Entsetzen und ließ mich nicht wieder los. Mein Leib hasste ich. Nur meine Seele konnte ich noch lieben. Nun lieb ich nur noch meine Seele. Sie ist so vollkommen, dass sie das Schönste ist, was ich weiß. Ich weiß so viel von ihr, dass ich es nicht alles sagen kann. Wenn ihr eure Seele fragt, da wird sie euch alles, alles sagen. Ihr habt die Erzählung dieses Kameraden gehört. Seine Seele bot sich ihm an. Er wies sie nicht ab. Nun erzählt er von ihr mit frohem Munde. Bietet sich nicht einem zwischen euch jetzt seine Seele? Lass sie doch zu dir, lass sie reden und erzählen. Auf dieser Bank ist sie ungestört. Komm zur Bußbank, komm zur Bußbank. Was denken Sie von mir, meine Herren und Damen? Ich bin hier nur untergetreten, weil ich mich auf der Straße müde gelaufen hatte. Ich geniere mich gar nicht. Ich kenne dieses Lokal gar nicht. Ich bin das erste Mal hier. Ich bin rein per Zufall anwesend. Aber Sie irren sich darin, meine Damen und Herren, wenn Sie glauben sollten, dass ich mir das zweite Mal hätte sagen lassen sollen. Ich danke für diese Zumutung. Wenn Sie mich hier sehen, bitte, Sie können mich von oben bis unten betrachten, wie es Ihnen beliebt. Mustern Sie mich bitte mit Ihren Blicken eingehend. Ich vergebe mir damit nicht das Geringste. Ich geniere mich gar nicht. Sie werden diesen Anblick nicht das zweite Mal in dieser Weise genießen können. Sie werden sich bitter täuschen, wenn Sie glauben, mir auch meine Seele abkaufen zu können. Die habe ich noch niemals verkauft. Man hätte mir viel bieten können, aber meine Seele war mir denn doch nicht feil. Ich danke Ihnen, meine verehrten Herrschaften, für alle Komplimente. Sie werden mich auf der Straße nicht mehr treffen. Ich habe nicht eine Minute frei für Sie. Meine Seele lässt mir keine Ruhe mehr. Ich danke bestens, meine Herrschaften. Ich geniere mich gar nicht. Aber nein. Hörst du alles? Meine Sache. Was hupst du vor dich hin? Meine Sache. Bist du bereit? Noch nicht. Noch nicht. Was ist meine Sünde? Ich will meine Sünde hören. Unser Kamerad will euch erzählen. Meine Sünde. Ich bin Familienvater. Ich habe zwei Töchter. Ich habe meine Frau. Ich habe meine Mutter noch. Wir wohnen alle in drei Stuben. Es ist ganz gemütlich bei uns. Meine Töchter, eine spielt Klavier, eine stickt, meine Frau kocht, meine Mutter begießt die Blumentöpfe hinterm Fenster. Es ist urgemütlich bei uns. Es ist die Gemütlichkeit selbst. Es ist herrlich bei uns. Großartig. Vorbildlich. Praktisch. Musterhaft. Es ist ekelhaft. Entsetzlich. Es stinkt da. Es ist armselig vollkommen. Durch und durch armselig mit dem Klavierspielen, mit dem Sticken, mit dem Kochen, mit dem Blumenbegießen. Ich habe eine Seele. Ich habe eine Seele. Ich habe eine Seele. Seele. Ich habe eine Seele. Eine Seele ist gewonnen! Siehst du ihn? Meine Töchter, meine Frau, meine Mutter. Was murmelst und flüsterst du immer? Meine Sache, meine Sache. Bist du bereit? Die Kasse. Bist du bereit? Jetzt bin ich bereit. Ich führe dich hin. Ich stehe dir bei. Ich stehe immer bei dir. Eine Seele will laut werden. Ich habe diese Seele gesucht. Ich habe diese Seele gesucht. Ich bin seit diesem Vormittag auf der Suche. Ich hatte Anstoß bekommen, auf die Suche zu gehen. Es war ein allgemeiner Aufbruch, ohne mögliche Rückkehr. Abbruch aller Brücken. So war ich auf dem Marsche seit diesem Vormittag. Ich will euch mit den Stationen nicht aufhalten, an denen ich mich nicht aufhielt. Sie lohnten alle meinen entscheidenden Aufbruch nicht. Ich marschierte rüstig weiter, prüfenden Blicks, tastender Finger, wählenden Kopfs. Ich ging an allem vorüber. Station hinter Station versank hinter meinem wandernden Rücken. Dies war es nicht, das war es nicht, das nächste nicht, das vierte, fünfte nicht. Was ist es? Was ist es nun, das diesen vollen Einsatz lohnt? Dieser Saal, von Klängen durchbraust, von Bänken bestellt. Dieser Saal! Von diesen Bänken steigt es auf, dröhnt Erfüllung. Von Schlacken befreit, lobt sich meine Seele hoch hinauf, ausgeschmolzen aus diesen glühenden zwei Tiegeln. Bekenntnis und Buße. Da steht es wie ein glänzender Turm, fest und hell. Bekenntnis und Buße, ihr schreit sie, euch will ich meine Geschichte erzählen. Sprich, ich stehe bei dir, ich stehe immer bei dir. Ich bin seit diesem Morgen unterwegs. Ich bekenne, ich habe mich an der Kasse vergriffen, die mir anvertraut war. Ich bin Bankkassierer, eine große runde Summe, 60.000. Ich flüchtete damit in die asphaltene Stadt, jetzt werde ich jedenfalls verfolgt. Eine Belohnung ist wohl auf meine Festnahme gesetzt. Ich verberge mich nicht mehr. Ich bekenne. Mit keinem Geld aus allen Bankkassen der Welt kann man sich irgendwas von Wert kaufen. Man kauft immer weniger, als man bezahlt. Und je mehr man bezahlt, umso geringer wird die Ware. Das Geld verschlechtert den Wert. Das Geld verhüllt das Echte. Das Geld ist der armseligste Schwindel unter allem Betrug. Dieser Saal ist der brennende Ofen, den eure Verachtung für alles Armselige heizt, euch werfe ich es hin. Ihr zerstampft es im Augenblick unter euren Sohlen. Die Scheine flattern auf die Verdutzten im Saal nieder. Die Geldstücke rollen unter sie. Dann ist ein heißer Kampf um das Geld entbrannt. In ein kämpfendes Knäuel ist die Versammlung verstrickt. Vom Podium stürzen die Soldaten von ihren Musikinstrumenten in den Saal. Die Bänke werden umgestoßen. Heisere Rufe schwirren. Fäuste klatschen auf Leiber. Schließlich wälzt sich der verkrampfte Haufen zur Tür und rollt hinaus. Weit. von Station zu Station. Menschenscharen dahinten, Gewimmel verronnen, ausgebreitete Leere, Raum geschaffen, Raum, Raum. Da ist er. Ich habe ihn Ihnen gezeigt. Ich habe die Belohnung verdient. Hat der Saal andere Türen? Nein. Hier stehe ich. Oben stehe ich. Einsamkeit ist Raum. Raum ist Einsamkeit. Kälte ist Sonne. Sonne ist Kälte. Fiebernd friert der Leib. Felder öde. Eis im Wachsen. Wer entrinnt? Wo ist der Ausgang? Er fasst in die Tasche. Drehen Sie das Licht aus. Wir bieten ihm ein Ziel. Ich habe den Weg hinter mir. In steilen Kurven steigend kreuche ich herauf. Ich habe meine Kräfte gebraucht. Ich habe mich nicht geschont. Von morgens bis mitternachts rase ich im Kreise. Wohin? Drehen Sie das Licht wieder an. Von morgens bis mitternachts von Georg Kaiser. Funkbearbeitung Peter Goslicki. Musik Rainer Bredemeier. In der Rolle des Kassierers hörten Sie Horst Hiemer. Die Personen und ihre Darsteller waren der Sprecher Peter Kalisch, Dame Anne-Kathrin Bürger, Direktor Wolfgang Grese, Mutter Marga Legal, Frau Antje Ruge, erste Tochter Margit Bendukat, zweite Tochter Heidi Weigelt. Herren beim Sechstagerennen Wolf Kaiser, Wolfram Handel und Franz Fiemann. Kellner Rudolf Christoph, drei Masken Katharina Tomaszewski, Elvira Schuster und Isa Wolter. Heilsarmee-Offizier Christoph Engel, Soldat Bärbel Bolle, Mädchen Helga Labuda, Kokotte Ruth Glöss, Einer Erik S. Klein, jener Günther Junghans. In weiteren Rollen hörten Sie Otto Schröder, Hans Knötsch, Ralf Böttner, Arno Lungfiel, Hans Bergermann, Horst Gill und Manfred Hinz. Schnitt Dagmar Loke, Toningenieur Hans Blache, Regieassistenz Gisela Wolf, Regie Joachim Staritz.